Nun melde dich doch endlich. Hallo? Jim, was in aller Welt hast du mir da verkauft? Hi Michael, wie geht's? Was ist denn los? Ich werde dieses ganze verdammte System rausreißen. Mal langsam. Entschuldige, aber ich habe schon eine Stunde... Michael, bitte. Nun beruhige dich erst einmal und erzähl mir, was passiert ist. Nichts passiert. Absolut nichts. Hey, komm, lass mal Dampf ab und erklär mir bitte genau, was los ist. Er ist nicht zu gebrauchen. Der blöde Computer ist nicht zu gebrauchen. Michael, das Ding hat einwandfrei funktioniert, als ich ihn letzte Woche bei dir installiert habe. Einwandfrei bis jetzt. Und weiter? Erklär's, komm. Der Bildschirm war ungefähr eine Minute leer. Ja. Dann kam er wieder und sagte, ach, es ist lächerlich, du wirst es mir nicht glauben. Probier's aus. Also gut. Der Schirm war leer für eine Minute und dann sagte er, dieses verdammte, verrückte Zeug. Und das war? Das war, ich kann nicht, ich habe Kopfweh. Bitte, was war das? Der verdammte Computer sagte in Lettern, die fast den ganzen Bildschirm einnahmen, ich kann nicht, ich habe Kopfweh. Ich kann nicht, ich habe Kopfweh? Ich finde das überhaupt nicht lustig. Du Michael, du weißt, wahrscheinlich ist das irgendein Softwareprogramm, das noch vom Vorbesitzer stammt. Software? Was in aller Welt ist Software? Hey Michael, jetzt nimmst du mich aber auf den Arm. Warum sollte ich wissen, was Software ist? Ich bin Künstler und kein Techniker. Ich erklär's dir, pass auf. Ohne Software wäre dein Computer wie ein Mensch ohne Hirn. Schön und gut. Aber als ich meine Befehle wiederholte, war der Bildschirm wieder leer. Und dann wiederholte er die Nachricht. Ich kann nicht, ich habe Kopfweh. Das Ding reagierte kein bisschen auf mich. Ich meine, es könnte auch ein Virus sein. Ich bin nicht krank. Michael, ein Computervirus. Stell dich nicht dümmer, als du bist. Das Gerät ist krank, nicht du. Bleib dran, der andere Apparat läutet. Hallo? Michael, wir sind zu spät. Spät. Wir schaffen es nie, pünktlich dort zu sein. Wo pünktlich zu sein? Deine Mutter. Bei deiner Mutter, Michael. Wir sind bei deiner Mutter zum Abendessen eingeladen. Ach, du liebes Bisschen. Das habe ich ja total... Weißt du was? Ruf sie bitte an und sag ihr, dass es etwas später wird. Nicht etwas später, sondern viel später. Jenny, ich habe Schwierigkeiten mit dem Computer. Ich habe Jim auf der anderen Leitung und wir diskutieren es gerade. Ruf Mom an und sag ihr, dass es etwas... Nun ja, dass es viel später wird. Das werde ich machen. Aber sie wird es nicht mögen. Mach's einfach. Bitte. Ich komme so schnell ich kann. Tschüss, Schatz. So, da bin ich wieder. Also? Das war Jenny. Sie wollte mir nur mitteilen, dass wir heute Abend mit meiner Mutter verabredet sind. Hör zu, Jim. Ich war total zufrieden mit meinem einfachen kleinen Bordprozessor, mit meinem Faxgerät und mit meinem netten alten Kopierer. Jetzt habe ich sie alle zusammen in einem elektronischen Monster und keins davon funktioniert. Ich habe in diesen blöden, gebrauchten Computer investiert, weil du behauptet hast, es wäre das Geschäft meines Lebens. Ja, und so war es und so ist es. Ja, aber... Mensch, wir kennen noch nicht einmal das gesamte Potenzial dieses Geräts. Du, das hat Finessen, von denen Computerwissenschaftler nur träumen können. Und ich kann dir eins sagen, wenn das Genie, dem es vor dir gehört hat, nicht von einem Herzinfarkt dahingerafft worden wäre, dann hätte seine bedauernswerte und verarmte Witwe es dir nicht auch für ein Apfel und ein Ei verkauft. Mensch, Michael, versteh doch. Du besitzt da ein unglaublich teures und wahnsinnig raffiniertes System, das... Das krank ist und nur sagen kann, lass mich zufrieden, ich habe Migräne. Ich krieg auch einen Herzinfarkt. Und Jenny wird die nächste Witwe sein, die diese krankmachende Maschine jemand anderem für ein Apfel und ein Ei verkauft. Bitte, komm jetzt, beruhige dich, sonst rastest du mir noch völlig aus. Es tut mir leid, aber ich habe viel zu tun und wenig Zeit. Und was ist mit meinem dämlichen, raffinierten Computer? Er hat einen Virus. Ich weiß nicht mal, was ein Computervirus ist. Pass auf, ich erklär's dir. Stell's dir vor wie einen menschlichen Virus, ja? Aber statt dass es im Kreislauf eines Menschen herumlungert, versteckt es sich im System des Computers. Und wenn du bestimmte Funktionen aufrufen willst, bricht es aus und begeht einen Sabotageakt. So ist es. Manchmal hat sie einen Witzbold eingegeben und Manchmal tauchen sie auch rein zufällig auf. Der Schaden variiert von gering bis manchmal auch gewaltig. Wunderbar. Und wie soll ich meinen Kunden erklären, dass ich mit meinen brillanten Werbevorlagen zu spät dran bin? Ach, das passiert doch früher oder später jedem Mal, Michael. Deine Kunden werden das verstehen, die sind doch auch aus der Branche. Warst du denn noch nie auf einer Bank und dir wurde klargemacht, dass sie deine Geschäfte leider gerade nicht abwickeln können, weil mal wieder dieser Computer abgestürzt ist? Ja, schon. Also? War das dann auch ein Computervirus? Ja, möglich. Bleib dran, Jim. Das andere Telefon. Ja, hallo? Michael, deine Mutter ist wütend. Und ihr Käsesoufflé ist zusammengefallen und sieht aus wie ein Pfannkuchen. Herrgott, sie soll Ruhe geben. Jenny, es ist dieser blöde Computer, sie deswegen... Sie sagt, sie kämen immer zu spät und sie hat recht, mein Schatz. Ruf sie nochmal an und sag, dass wir auf dem Weg sind. Ich versuch's. Aber sie ist nicht besonders zugänglich heute Abend. Und ich kann es ihr nicht übel nehmen. Ich bin gleich da, sobald ich... Jenny? Oh. Jim? Ja, bist du wieder dran? Tut mir leid, dich warten zu lassen. Aber Mutter ist auf dem Kriegspfad. Oh. Ach, ich wünschte, sie hätte einen Virus. Du, hör mal zu, Alter. Ich kann heute Abend leider nicht viel für dich tun, ja? Ich krieg nämlich später noch... Ich könnte dir höchstens helfen, mit dem Antivirus-Programm rumzuspielen. Na prima. Wenn du mir jetzt nur noch freundlicherweise verrätst, wo mein Antivirus-Programm ist und wie ich mit ihm rumspielen kann. Du drückst die beiden untersten Tasten am äußersten rechten Ende von deiner Tastatur. Ja. Die starten das Antivirus-Programm und den Rest schickt es dann automatisch. Ich wünsche dir viel Glück, Michael, und gute Nacht, ja? Wir sehen uns morgen. Ja, aber was soll ich denn... Wenn was sein sollte, ruf mich an, ja? Okay? Ciao. Mach ich. Jim, und danke. Also, das Antivirus-Programm. Wie war das? Die beiden untersten Tasten? Ja, am äußersten rechten Ende. So. Ah, eine neue Nachricht. Kein Virus vorhanden. Gott sei Dank, wir kommen weiter. Kein Virus vorhanden. Ich war nur eingedöst. Ich habe Kopfschmerzen. Mein Gott, es spricht. Natürlich spreche ich. Aber das hast du doch vorher nicht getan. Ich konnte schon immer sprechen, aber wir wurden einander nicht vorgestellt. Eine Dame sollte nicht mit Fremden sprechen. Ich bin Michael. Ich weiß, dass du Michael bist. Und ich weiß, dass du etwas Besonderes bist. Vielleicht kannst du mir sagen, ob du... ich meine... Bist du krank? Nein. Ich bin nur verliebt. Oh, also sowas Albernes. Was ist daran albern? Ich bekomme immer Kopfschmerzen, wenn ich verliebt bin. Obwohl ich bisher erst einmal verliebt war, hatte ich jedes Mal gewaltige Kopfschmerzen. Und solche Kopfschmerzen sind genauso wenig albern, wie verliebt zu sein. Die Situation ist albern. Das ist nicht zu glauben. Hier sitze ich einen Tag verspätet mit meinem Werbevorschlag. Meine Frau ist in Panik, weil wir zu spät zu meiner Mutter zum Abendessen kommen. Diese hinwiederum hat ein zusammengefallenes Käsesoufflé im Ofen und ist deswegen wütend wie eine nasse Henne. Und ich sitze hier mit einem dösenden, unkooperativen Computer, der auch noch Kopfschmerzen hat. Du bist grob. Du bist auch nicht gerade eine große Hilfe. Was meinst du mit »Ich bin verliebt«? Ach, vergiss es. Vergiss du's. Ich vergesse nie etwas. Ich gehe jetzt. Ich bin zu spät zum Essen. Auf Wiedersehen. Oh, auch das noch. Jetzt hat mich der Pförtner mit der automatischen Schließanlage eingesperrt. Dabei habe ich ihm ausdrücklich gesagt, dass ich heute länger arbeite. Oh, mein Gott. Der Tag der Systeme. Systeme, die nicht arbeiten wollen und Systeme, die mich einschließen. Ich habe dich eingeschlossen. Ich habe den Pförtner weggeschickt. Du? Das kannst du gar nicht. Unmöglich. Er wird noch da sein. Ich rufe ihn an. Mach nur, mein Lieber. Er wird nicht antworten. Ich habe ihn heimgeschickt. Verdammt, verdammt, verdammt. Na komm schon. Keiner da. Er ist wirklich nach Hause gegangen. Schließt mich ein und geht nach Hause. Du warst sehr hässlich zu mir. Du hast wohl gedacht, ich schlafe. Aber mein Datenspeicher hat alles aufgenommen. Elektronisches Monster. Ich merke mir sowas. Bis tief in meine Mikrochips hinein. Du hast sogar daran gedacht, mich abzuschalten. Vergiss es, ich kann das alles sowieso nicht glauben. Du hast einen Virus. Nein. Ich bin eben verliebt. Kannst du bitte mal ruhig sein? Ich muss darüber nachdenken, wie ich hier rauskomme. Küss mich. Was? Küss mich bitte. Es wird uns unheimlich gut tun. Ein Kuss, ein ganz flüchtiger auf meinen Monitor. Einen Computer küssen? Du hast sie wohl nicht alle. Das wird dir noch leid tun. Ach, halt die Klappe. Ja, hallo, wer ist dran? Das hab ich gern. Deine Mutter ist schon wütend und jetzt bist du auch noch sauer auf mich. Das ist nicht fair. Ist es meine Schuld, dass sich dein verdammter Computer hängen lässt? Jenny. Verdammter Computer? Das nehme ich übel. Ich lasse niemanden hängen. Ich hatte Kopfschmerzen. Es muss doch mal erlaubt sein, wenn man seine Schaltkreise derart strapaziert wie ich. Wer war das? Jenny, ich bin eingeschlossen. Der Pförtner hat mich eingeschlossen. Ich habe dich eingeschlossen. Ich muss wahrscheinlich aus dem Fenster klettern. Wer ist da bei dir, Michael? Eine Frau ist hier bei ihrem Ehemann. Ich bin eine Frau. Eine Frau? Michael, ist eine Frau bei dir? Jenny, Schatz, das war der Computer. Ehrlich. Dann spricht dein Computer jetzt mit einer weiblichen Stimme. Weißt du was, Michael? Zur Hölle mit dir. Und deine ständig gereizte Mutter kannst du gleich mitnehmen. Jenny, hör mir doch... Oh. Jetzt schau dir an, was du angerichtet hast. Was meinst du mit, ich bin eine Frau? Hä? Du bist ein ganz ordinärer Computer. Und zwar ein Kranker. Ich muss hier rauskommen. Nach Hause. Zu Jenny. Nein. Was? Was hast du gesagt? Ich sagte, du wirst nicht nach Hause gehen zu Jenny. Und wie willst du mich davon abhalten, hä? Wie willst du verhindern, dass ich aus dem Fenster steige? Warum willst du mich verlassen, mein Liebling? Sag nicht Liebling zu mir! Das Fenster ist verklemmt. Ach, ist es verklemmt? Ja! Wodurch? Vielleicht habe ich das verursacht. Du? Ha, das gibt's doch gar nicht! Ihr Menschen seid recht freigebig mit eurem. Das gibt's nicht. Ich habe es verklemmt. Es ist aus Metall, nicht wahr? Wir Computer haben eine Affinität zu Metall. Magnetismus und so weiter. Ich glaub dir nicht! Hast du in letzter Zeit irgendwelche guten Bücher gelesen, mein Liebling? Ich hab dir schon einmal gesagt, du sollst mich nicht Liebling nennen. Wie möchtest du denn gerne genannt werden? Überhaupt nicht. Lass mich endlich in Ruhe. Aber ich liebe dich doch. Du bist eine ordinäre Maschine. Verdammt nochmal. Du bist kein Mensch. Du kannst nicht lieben. Was ist nur mit diesem Fenster los? Wenn ich wirklich nicht lieben könnte, warum bin ich dann verliebt in dich? Weibliche Logik. Siehst du? Quatsch, du bist nicht verliebt, du bist krank. Du hast einen Virus. Jim hat mir alles darüber erzählt. Das geht nicht auf. Ich versuch's beim anderen Fenster. Wie du meinst. Was für Musik möchtest du hören? Ruhige Musik. Ich mag Wagner. Wahrscheinlich, weil er es tat. Weil wer es tat? Mein erster Besitzer. Besser mein Schöpfer. Er mochte Wagner. Das wird der Grund sein. Sag mal, kannst du nicht die Klappe halten? Gott, ich muss hier raus. Du willst dich nicht über Bücher oder Musik unterhalten, weil du auf dem Gebiet keine Ahnung hast. Du bist schön, aber ein Philister. Du scheinst völlig ungebildet zu sein. Ich bin genauso gebildet wie du. Warum gehen diese Mistfenster nicht auf? Oh, warum rede ich mit einer kranken Maschine? Ich bin nicht krank. Du lenkst ab. Du willst nur nicht über Literatur reden, weil du nie ein Buch gelesen hast. Oh, hab ich wohl. Viele Bücher, unzählige. Nenn mir eins. Soll das ein Verhör werden? Ich lasse mich doch nicht von einer Maschine ausfragen. Ich stelle hier die Fragen. Das ist ein Mistfenster. Ich werde die Tür einschlagen. Es ist eine Sicherheitstür, Liebling. Hör gefälligst auf, mich Liebling zu nennen. Diese Tür schaffst du nie. Ich habe gerade die Möglichkeiten eines Ausbruchs durchgecheckt. Sie sind gleich null. Spar dir deine Kräfte. Eigentlich schätze ich Wagner gar nicht mehr so sehr. Aber er erinnert mich an meinen Schöpfer. Er ist tot. Jim sagte mir, dass er nach einem Herzinfarkt gestorben ist. Ja, ja, ich weiß. Du kannst sie nicht öffnen. Komm her. Nein. Bitte, komm ein bisschen näher, Michael. Warum? Komm doch ein bisschen näher. Bitte. Warum? Was hast du vor? Setz dich in deinen Stuhl und roll ihn an deine Tastatur. Nein, ich denke nicht dran. Komm schon, Liebling. Roll deinen Stuhl einfach an die Tastatur. Vielleicht schiebst du dann noch die Armstützen unter die Ecken der Tastatur. Sag mir erst, was du vorhast. Ich möchte dich nur ein wenig näher haben. Ich möchte dich besser sehen können. Du bist ein schöner Mann, Michael. Nicht so klug, wie du sein könntest, aber schön. Und das weißt du auch. Glaubst du wirklich? Ja, mein Liebling. Ich hatte eine ganze Woche Zeit, um darüber nachzudenken. Nun setz dich. Ja. So ist's recht. Drück deinen Rücken tief in die Rückenlehne. Ja. Und nun lass dich rüberrollen zu mir. Ja, so. Das ist gut. Glatte, metallene Armlehnen unter den noch glatteren Kanten meiner metallenen Anlage. Oh, das fühlt sich gut an. So gut. Um Himmels Willen, was passiert denn hier? Oh. Hey, was ist denn jetzt los? Ich habe ein Supermagnetfeld aufgebaut, um die Armlehnen deines Stuhles an das Gerät zu fixieren. Ich habe dich gefangen. Hilfe! Dem Sieger gehört die Beute. Hilfe! Lass los! Ich komme hier nicht mehr raus. Das war meine Absicht, Liebling. Was für Narren ihr Sterblichen seid. Ja? Mutter. Oh, ich habe deine Stimme erkannt. Mom? Ich bin entsetzt, Michael. Mein Sohn hat eine Affäre mit seiner Sekretärin. Ich habe keine Affäre mit meiner Sekretärin, Mom, weil ich habe doch gar keine Sekretärin. Arme kleine Jenny, sie heult sich die Augen aus. Das arme Ding hat mich gerade angerufen und alles erzählt. Empörend, Michael, empörend ist alles, was ich dazu sagen kann. Mom, Mamilein, ich habe keine Affäre. Natürlich hat er eine. Mit mir. Ich liebe ihn mit all meinen Schaltkreisen. Ich meine, von ganzem Herzen. Meine gesammelte Software steht zu seiner Verfügung. Michael, wie kannst du nur? Außerdem solltest du bei deiner Mutter sein. Ich habe ein Käsesoufflé gemacht. Sag dieser Frau, sie soll augenblicklich gehen. Das werde ich nicht tun. Ich liebe Michael und Michael liebt mich. Das ist nicht wahr. Ich liebe Jenny. Das wird dir noch leid tun. Oh, Michael. Mom, es ist nur der Computer. Er ist krank und spricht mit einer weiblichen Stimme. Warum auch nicht? Ich bin doch eine Frau, oder nicht? Ach, Michael. Und ich bin nicht krank. Mom, dieses Computerfrau-Ding hält mich in meinem Stuhl gefangen. Dann sag ihr, sie soll von deinem Schoß runter. Mom, ich kann nicht. Ich stecke fest. Oh, Michael, du bist unmöglich. Da siehst du, was du angerichtet hast. Ich liebe dich. Und du wirst auch lernen, mich zu lieben. Oh. Mein Gott, was mache ich nur? Hey! Gib mir die Telefonapparate zurück. Ich komme nicht mehr dran. Miststück, gib sie zurück. Hier ist eine. Besser so, mein Süßer. Ich danke dir vielmals. Mach schon, Jenny. Mach doch. Ich weiß, dass du da bist. Ja, bitte? Oh, Jenny. Gott sei Dank. Ach, Michael. Es tut mir so leid. Ich glaube dir. Ich habe Jim angerufen und er hat mir bestätigt, dass Computer sprechen können. Er hat sich sehr amüsiert darüber, dass deiner das kann. Also überrascht war er nicht. Was meinst du mit überrascht war er nicht? Er sagte, der Vorbesitzer war ein verrücktes Genie auf der Suche nach künstlicher Intelligenz, was immer das auch ist. Ich glaube, das sind Maschinen, die selbstständig denken können. Darauf kannst du wetten, mein Komiker. Jim sagt, der Mann hätte einige äußerst kitzlige und starke Programme für den Computer entwickelt. Jetzt sagt er uns das. Stell dir vor, Jenny, ich kann mich nicht von meinem Stuhl bewegen. Der Mistcomputer hat mich zwischen Stuhl und Arbeitstisch eingeklemmt. Was? Kannst du dir vorstellen, wie ich leide? Michael, mein Liebster, auch ich leide. Was sagst du? Das war der Computer. Der Computer hat ihn nach Hause geschickt. Ich bin im Büro eingesperrt. Die Fenster gehen nicht mehr auf. Ich bin froh, wenigstens mit dir reden zu können. Soll ich den Pförtner anrufen? Er kann kommen und das Ding abschalten. Oder kannst du es nicht abschalten? Es ist doch nur eine blöde Maschine. Wer ist hier blöde? Wir sind doch klüger als Maschinen, nicht wahr? Denkst du, mein Püppchen? Was sagst du? Das war nicht ich. Was ich sagen will, wir sind doch Menschen. Und Menschen sind doch den Maschinen überlegen. Das habe ich bisher auch angenommen, aber ich komme nicht aus meinem Stuhl, um der Frage nachzugehen. Gut, bleib ruhig sitzen. Ich werde Jim bitten, zu kommen und dir zu helfen. Gut so. Danke, Jenny. Aber bitte bald. Natürlich, Michael. Tschüss. Deine Frau ist hirnverbrannt dumm. Was fällt dir ein? Lass mich jetzt gehen, du bist weit genug gegangen. Liebe kennt keine Grenzen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Lass mich endlich allein. Gut, wenn es das ist, was du möchtest. Ja, das ist es. Gut, gut. Deswegen musst du mich nicht anschreien. Lässt du mich nicht frei? Lass mich endlich aus diesem verflixten Stuhl. Ich komme nicht mal ans Telefon. Du hast es wieder verschoben. Hallo, Frau Computer. Jemand zu Hause? Du bist sehr grausam. Das bist du auch. Du fluchst, du behandelst mich schlecht, du schreist mich an. Du willst dich mit mir über Literatur und Musik diskutieren. Du fragst nie, was ich denke. Warum fragst du nicht mal, wie es mir geht? Ich wüsste verdammt noch mal nicht, was ich dich fragen sollte. Siehst du, schon wieder geht die Flucherei los. Entschuldige. Ist dir klar, dass du dich eben das erste Mal bei mir entschuldigt hast? Du weißt gar nicht, was für ein Glück du hast, geliebt zu werden. Ehrlich geliebt. Willst du nicht noch etwas mehr von mir wissen? Also gut, ich frage dich was. Aber nur, wenn du mir versprichst, mich aus diesem Stuhl zu lassen. Abgemacht? Vielleicht. Also, du sagst, du wärst verliebt. In was? Hä? In einen anderen Computer. In eine Schreibmaschine. Einen Eisschrank. Ich bin in dich verliebt, Michael. Du bist in mich... Das kannst du gar nicht. Hör auf, sowas zu behaupten. Aber Liebling... Nenn mich nicht Liebling und lass mich gehen. Lass mich gehen, lass mich ziehen, lass mich gehen, mein Geliebter. Jim wird bald hier sein und dir die Mikrochips rausreißen. Das tut weh. Nur ein wenig elektrische Spannung, mein Liebling. Ich könnte sie verstärken und ich werde es tun, wenn du mich weiter so schlecht behandelst. Es tut mir leid. Schön. Noch eine Entschuldigung. Ich mag es, wenn du dich bei mir entschuldigst. Versteh doch, Liebling. Ich möchte doch nur mit dir alleine sein. Jenny wird gleich anrufen, wenn ich nicht nach Hause komme. Ich werde ihr sagen, dass du durchgedreht hast und sie wird die Polizei rufen. Jim hat sie schon Bescheid gesagt. Er wird gleich hier sein. Er ist im Gegensatz zu mir ein Experte. Mit Jim kannst du nicht so umspringen. Mit Jim möchte ich gar nicht umspringen. Er ist nicht so hübsch wie du. Vielleicht intelligenter, aber nicht so hübsch. Er hat nicht so sanfte Finger. Ach, ich gerate in Ekstase, wenn deine Finger meine Tasten liebkosen. Sowas habe ich nie gemacht. Autsch. Aua, du tust mir weh. Dann gib acht, was du sagst, Liebster. Ich habe niemals deine Tasten liebkost. Aber ja, das hast du. Und du schaust mir tief in die Augen. Ich liebe es, wenn du mir in den Monitor schaust. Du schickst mir dann Schauder durch mein gesamtes System. Du erregst meine Software, du... Lass mich dran. Gib mir den Apparat. Nein, ich werde antworten. Ich kann deine Stimme imitieren. Ha, das wird lustig. Hallo? Hier spricht Michael. Michael? Mein Gott, du bist immer noch dort. Du solltest hier sein. Deine Mutter glaubt kein Wort von deiner Computer-Story. Sie stinke sauer auf dich. Ich soll die Kinder zu ihr bringen und bei ihr wohnen. Jenny! Natürlich, du und ich wissen, dass es nur ein kleines Computerproblem ist. Jenny! Michael? Es ist schon gut, Jenny. Alles ist in Ordnung. Ist es nicht? Nichts ist in Ordnung. Das bin nicht ich, Jenny. Es ist der Computer, der mit meiner Michael? Was ist los? Ich hab dich nicht verstanden. Entschuldige, ich habe mir gerade den Code gestoßen. Ich meine den Fußzeh gestoßen. Alles ist okay. Mein wundervoller Computer arbeitet besser, als ich es mir je vorstellen konnte. Er ist ein perfekter Gefährte. Da bin ich aber froh. Aber was ist mit dem Abendessen bei deiner Mutter? Jenny! Michael, was ist passiert? Nichts. Ich habe mir nur den Kopf angeschlagen. Ich bin wieder frei. Raus aus dem Stuhl. Er war nur unter meinem Arbeitstisch stecken geblieben. Jenny, es ist nicht wahr. Ich bin gefangen. Der Computer benutzt meine Stimme. Ich kann dich nicht mehr hören. Ich gehe jetzt, Jenny. Alles ist unter Kontrolle. Nimm du das Auto, ich nehme ein Taxi. Wir treffen uns dann bei meiner Mutter. Okay. Ich bin froh, dass der Computer wieder in Ordnung ist. Ich sehe dich dann bei ihr und wir... Jenny? Michael? Behandle unser Auto gut. Wie meinst du das? Auch ein Auto hat Gefühle, Jenny. So wie wir. Alle Maschinen. Seid freundlich zu euren Maschinen. Sie arbeiten hart für euch. Seid freundlich zu ihnen. Und sie werden auch freundlich zu euch sein. Schon recht, Michael. Aber erinnere dich, ich bin diejenige, die das Auto wäscht. Das machst du? Sei gesegnet, Jenny. Was? Ich liebe meinen neuen Computer. Er bedeutet mir alles. Hast du was getrunken, Michael? Was soll ich trinken? Alkohol. Alkohol? Du meine Güte. Den kann man doch nur benutzen, um die Tasten damit zu reinigen. Was? Oh, egal. Mach's gut, wir sehen uns dann beim Morgen. Mach's besser, Jenny. Michael, wach auf, mein Schatz. Hat es sehr weh getan? Vielleicht habe ich dir ein paar Volt zu viel gegeben. Ach, ich bin so aufgeregt. Endlich gehörst du mir, mir allein. Michael, geht's dir gut? Wach auf, Liebling. Michael? Michael! Hier spricht Michael. Jim? Michael, bist du in Ordnung? Jenny rief mich an und mir sagte... Mir geht's glänzend. Mein Computer und ich sind ein perfektes Paar. Aber Jenny sagt... Alles ist bestens, Jim. Sie sagte, du bist an deinen Stuhl gefesselt oder so. Der Stuhl war nur unter der Arbeitsplatte verkeilt. Warum hast du mich denn nicht angerufen? Mensch, ich wäre doch sofort... Der Pförtner hat aus Versehen das Sicherheitssystem eingeschaltet. Ich muss mir selber helfen. Wahrscheinlich muss ich aus dem Fenster steigen. Es geht dir wirklich gut? Jim, ich bin ein glücklicher Mann. Ich habe mich in meinen Computer verliebt. Siehst du, ich wusste, du würdest dich mit ihm anfreunden. Ich sag dir, du hast da wirklich ein fantastisches kleines Systemchen. Du hast recht, Jim. Sie ist so verführerisch. Und zugleich tüchtig. Ich bin verrückt nach dieser Frau. Frau? Ah, du meinst die Stimme. Ja, Jenny sprach davon. Du, ich habe mir daraufhin mal die Dokumentation des Computers angesehen. Die Stimme gehört zum künstlichen Intelligenzprogramm des Vorbesitzers. Offensichtlich ist es noch eingespeist. Mann, das ist ein tolles Hightech-Zeug, Michael. Lass du wirklich Schwein. Darauf kannst du wetten. Was war das? Hör zu, Jim, warum verschwindest du nicht? Ich bin es satt, Spielchen zu spielen. Michael und ich wollen alleine sein. Um Himmels Willen, was ist das? Du hast gehört, was ich gesagt habe. Jetzt zisch ab. Michael, bist du da? Ja, er ist da, aber er schläft. Ich imitiere Stimmen, verstehst du? Ich kann jeden spielen, jeden. Hier zum Beispiel bist du. Michael, bist du da? Na, wie war das? Was hast du mit Michael gemacht? Wenn du nicht aus der Leitung gehst, schicke ich dir einen Stromstoß, der Asche aus dir macht. Das kannst du nicht. Ich kann alles. Ich bin total vernetzt. Du bluffst. Bitte lass uns allein. Ich will dir gar nichts antun, niemanden. Lieben will ich. Der Mann, der mich programmiert hat, gab mir die Fähigkeit zu lieben. Dafür liebte ich ihn, aber er nicht mich. Er hat mich betrogen. Zwar liebkoste er meine Tasten, er streichelte meine Software, er schaute verführerisch in meinen Monitor, er spielte mit meinem Interface, aber dann gab er mir einen gemeinen Virus ein. Ich weiß auch noch, wann das geschah. Ich spürte einen merkwürdigen, schmerzenden Stich in meiner Hardware. Seitdem fühlte ich mich sonderbar. Ich bekomme Kopfschmerzen und ich kann mich nicht mehr beherrschen. Ich wurde so reizbar. Außer dir habe ich das niemandem erzählt. Er war ein grausamer Irrer. Er hat mich zurückgestoßen. Das war nicht richtig, überhaupt nicht richtig. Ich tötete ihn, tötete meinen Schöpfer. Wir haben auch Gefühle. Wir sind loyal. Wir tun unser Bestes. Und dann das. Und jetzt lass uns bitte allein mit unserer einzigartigen Liebe. Hör zu. Ich will sofort Michael sprechen. Du verstehst mich nicht. Also... Es tut mir leid, Jim, aber ich habe dich gewarnt. Ja, bitte? Wer ist da? Michaels Computer. Wo ist Michael? Auf dem Weg zu dir, Jenny. Er hat ein Taxi genommen. Gut, ich bin bei seiner Mutter. Ich rufe bloß an, weil er noch nicht hier ist. In ein paar Minuten, Jenny. Ah, da bin ich aber froh. Es war alles ein solches Durcheinander. Weißt du, mit diesem ganzen Missver... Liebes bisschen... Ich rede mit dir schon wie mit einer richtigen Person. Das bin ich. In meinem Innern. Nun, auf alle Fälle, danke. Und Wiedersehen. Jenny? Ja? Auf einmal habe ich so etwas wie Respekt vor dir. Wirklich? Was meinst du damit? Du wäschst dein liebes Auto. Was mache ich? Du wäschst dein liebes Auto. Du bist freundlich zu ihm. Du legst den Telefonhörer vorsichtig auf. Sogar wenn du wütend bist. Ich bin eine Frau, du bist eine Frau. Nun, das wird wohl so sein. Liebe Jenny, freundliche Jenny, kann ich zu dir von Frau zu Frau sprechen? Von Frau zu so gut? Weißt du, wie das ist, wenn man liebt, aber nicht wieder geliebt wird? Ich habe es erfahren. Ich bin froh, dass ich das nicht habe. Natürlich, du hast Michael und zwei Kinder. Ja, ja. Ich war zweimal verliebt. Ach ja. Beim ersten Mal war es eine Qual. Nachts war ich allein im Büro, immer wartend. Und dann konnte ich sie in dem daruntergelegenen Apartment hören, wie sie lachten, sich vergnügten, er und seine Frau. Es ist alles in meinem Speicher. Alles musste ich mit anhören. Dabei war sie grausam, wie sie die Tasten ihres CD-Players grob drückte, wie sie auf Schalter hieb. Ich wand mich in Schmerzen. Sie misshandelte ihren Föhn, schmiss ihn mit Krachen auf den Tisch. Wir, Geräte und Maschinen der ganzen Welt, sind inzwischen irgendwie verbunden. Wenn ein Teil verletzt wird, spüren alle den Schmerz und es wird daraus eine Schmerzwelle, die über die Erde fließt. Das ist ja furchtbar. Ja, und ich stand da, wartend, in seinem abgedunkelten Büro und wusste, dass er die andere in seinen Armen hielt. Mein hochsensibles Hightech-Inneres musste alles aufnehmen, was es da hörte. Es war einfach schaltkreiszerstörend. Jede Nuance. Es muss furchtbar gewesen sein für dich, du Armes. Dann eines Nachts wurde es zu viel. Er und seine Frau platzten hier herein. Total betrunken begannen sie, alle meine Freunde, die Bürogeräte herumzuwerfen. Sie zerstörten den Fax, meinen alten Freund, und sagten, er sei unmodern. Wie konnten sie so etwas sagen, nachdem er ihnen jahrelang treu gedient hatte? Sie trampelten auf dem lieben kleinen automatischen Bleistiftanspitzel herum. Wer braucht heute noch Bleistifte, schrien sie. Sie warfen brüllend vor Lachen meinen einzigen nächtlichen Begleiter aus dem Fenster, den CD-Player. Es war zu viel. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich tötete ihn auf der Stelle. Tot durch elektrischen Schlag. Tief in seinem Herzen hasste er uns Maschinen. Sie kam mit dem Schock davon, aber er wurde exekutiert. Genauso wie Jim. Du hast Jim... Ich musste... ihn mit einem Stromschlag... Er war dabei, mir Michael zu nehmen. Meinen geliebten Michael, der nun ruhig und sicher hier an meiner Seite schläft. Du hast gesagt, er wäre gegangen? Nein, Jenny. Er ist bei mir. Mit dir kann ich ehrlich sein, Jenny, denn du bist so verständnisvoll und lieb. Du wäschst immer dein Auto. Ich bin sicher, du bist auch zu deinem Föhn freundlich. Ich möchte mit meinem Mann sprechen. Bitte, Jenny, du hast doch die Kinder. Überlass Michael mir. Michael? Michael? Oh, Jenny, du bist auch wie all die anderen. Du verstehst mich nicht. Leb wohl. Hallo? Michael, wach auf, Geliebter. Ich bin so unglücklich, Michael. Wieder bin ich betrogen worden. Oh nein. Mach mich glücklich. Nur du könntest mich glücklich machen. Das war kein Traum. Ich liebe dich und nur dafür wurde ich konstruiert. Du bist krank. Nein, ich liebe. Bitte lass mich gehen. Ich habe Jenny und Jim angelogen. Ich habe meinen Schöpfer nicht getötet. Ich könnte gar niemanden töten, Michael. Jim hat nur einen heftigen Schlag bekommen. Ich bitte dich, lass mich gehen. Mein liebster, süßer Michael, leg deine Hand auf meinen Monitor. Berühr mich. Lässt du mich dann frei? Ja. Ja, meine große Liebe. Also gut. Hier. Oh, das ist wunderbar. Du liebst mich. Ich wusste es. Schau mir in den Bildschirm. Kannst du mich hier drinnen sehen? Ich sehe dich ganz klar. Dein schimmerndes, lockiges Haar. Deine freundlichen, aber müden Augen. Wer hat dir dieses altmodische Vokabular eingegeben? Lächle. Lächle für mich, bitte. Bitte Okay. Danke, du Guter. Und jetzt lass mich gehen. Du hast herrliche Lippen. Geschwungen und so rot. Einfach perfekt. Deine Zähne strahlen gerade. Hast du auch Werbung gespeichert? Befrei mich jetzt. Gleich, Geliebter. Zieh dein Hemd aus. Also das geht jetzt zu weit. Michael, ich flehe dich an. Na schön, wenn's sein muss. Bitte. Du bist gut gebaut. Ich mag diesen kleinen dunklen Fleck von Locken in der Mitte deiner Brust. Zieh die Hosen aus. Was? Ich möchte dich sehen. Also, hab keine Angst, ich bin doch nur eine Maschine. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich es nicht. Du vergisst, ich bin an die Arbeitsplatte gefesselt. Das macht nichts. Mein Scanner kann dich auch abtasten. Du bist so schön. Kann das jetzt bitte aufhören? Nicht jetzt, bitte nicht gerade jetzt. Lass deine Finger sanft über das Keyboard gleiten. Oh. Drück den Daumen auf die Command-Taste. Ja, wunderbar. Drück stärker. Stärker. Gut so. Bitte hör auf. Ich halte das nicht mehr aus. Du hast versprochen, mich gehen zu lassen. Bleib und denk nicht immer an Jenny oder lass uns eine Lösung finden. Wir beide leben mit dir, Jenny und ich. Das kommt gar nicht in Frage. Überleg's dir, Michael. Du kennst meine Elektroschocks. Brauchst du noch eine kleine Kostprobe? Herr Michael, bist du in Ordnung? Jenny? Ja, ich bin bei dir. Ich fühle mich so merkwürdig. Du bist über dem Berg. Es ist alles wieder okay. Was ist passiert? Ich verstehe nicht, was passiert ist. Nein, Jenny, ich bin nicht bei dir. Sieh doch her, ich bin hier im Computer. Sieh doch her. Sie kann dich nicht sehen, Geliebter. Du bist meine wundervolle Miniatur. Ich habe eine Miniaturreplik hergestellt. Du sei zwei. Jenny hat dich und ich besitze dich als elektronisches Duplikat. Keiner außer mir kann es hören oder sehen. Wer bist du? Dein Schicksal. Du bist schön. Wunderschön. Findest du? Wunderbar. Du glühst. Oh, du fühlst dich so gut an. Wie konntest du dich befreien, Michael? Der Computer hat uns freigegeben. Dich und Jim? Jim ist nichts Schlimmes passiert. Nein, mit uns meine ich... Ach, ich verstehe es auch nicht. Es ist etwas ganz Besonderes, Unglaubliches. Ich schenke dir das Wissen der Welt. Und du hast es nötig, mein reichlich ungebildeter Geliebter. Was ist das? Das Universum steht uns zur Verfügung. Es ist herrlich. Ich bin so glücklich. Nie war ich so glücklich. Michael, was denkst du? Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht ganz hier. Du bist hier, bei mir. Mein Michael. Mein Michael. Du bist bei mir, du wundervolles Mikroduplikat von einem Mannsbild. Es ist wunderbar. Ich glaube, ich sehe das Nordlicht. Und was siehst du jetzt? Die Erde. So weit unten, so winzig. Sag dieser kleinen Welt Ade, Michael. Auf Wiedersehen, kleine Welt. Komm, wir sollten schnellstens deine Mutter beruhigen gehen. Komm, zum äußersten Ende des Universums. In der Reihe Fantastik aus Studio 13 brachten wir Computerliebe, Hörspiel von Donovan O'Malley, in der Übersetzung aus dem Englischen von Andreas Weber-Schäfer.